kleinen Lichtung, wo der Bach vorüberspringt, stand ein junges Mädchen, hat dem Jäger zugewinkt. Sie war eine Fremde und sie sah so lieblich aus. Erst als der Mond aufgegangen, brachte der Jäger sie nach Haus. O Jägersmann, im grünen Tann, hast du denn nicht daran gedacht, dass Liebe so viel Kummer macht? O Jägersmann, im grünen Tann, das Glück, es geht doch wie der Mai so schnell vorbei. Beiden tief im Wald, und die grünen Tannen kannten ihr Geheimnis bald. Aber nach 4 Wochen fuhr sie wieder in die Stadt, wo sie den Jäger, allzu schnell vergessen hat. O Jägersmann, im grünen Tann, hast du denn nicht daran gedacht, dass Liebe so viel Kummer macht? O Jägersmann, im grünen Tann, das Glück, es geht doch wie der Mai so schnell vorbei.